7. Exkurs. Population Control. Es ist ein schmaler Grat zwischen der Hilfe für arme Menschen und ihrer Lenkung und Kontrolle. Außergewöhnlich reiche Menschen haben es immer wieder als ihre Aufgabe gesehen, Pläne für alle übrigen zu entwickeln, insbesondere für Länder der dritten Welt. Problematisch ist daran vieles, angefangen bei der fehlenden demokratischen Legitimation der Planer. Besonders heikel und kritikwürdig werden solche Programme, wenn das offiziell angegebene Ziel, Hilfe und Bildung für die Armen, überlagert wird von anderen Bestrebungen wie Einfluss und Kontrolle. Hinter freundlich und vage klingenden Begriffen wie Population Global Practice oder Family Planning steht oft das kontroverse Ziel der Bevölkerungskontrolle, das von einem Netzwerk internationaler Organisationen seit vielen Jahren sehr ausdauernd verfolgt wird. Man möchte, dass die Bevölkerung besonders in Afrika, Asien und Lateinamerika reduziert wird. Begründet wird das mit besseren Entwicklungschancen dieser Länder, die sich ergeben würden, wenn dort weniger Kinder versorgt werden müssten. Auf der Website der Weltbankabteilung für Population Global Practice heißt es dazu: Fortpflanzung ist auch ein Schlüsselfaktor der Bevölkerungsdynamik. Viele Länder, die ein rasches Bevölkerungswachstum verzeichnen, haben auch eine junge Bevölkerung. Solche Länder haben das Potenzial, von der demografischen Dividende zu profitieren. Durch Investitionen in die Gesundheit und das Wohlergehen ihrer Bevölkerung zum Aufbau von Humankapital können die Länder die Armut verringern und ein integratives Wachstum fördern. Diese Werbeformulierungen der Weltbank erfordern eine Übersetzung, da die verwendete Sprache mehr verdeckt als erklärt. Demografische Dividende ist ein PR-Begriff. Es existiert unter der Überschrift Demografische Dividende investieren in Humankapital eine eigene Website, erstellt vom Bill and Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health an der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Dort ist zu erfahren: Eine demografische Dividende ist das beschleunigte Wirtschaftswachstum, das sich aus einer verbesserten reproduktiven Gesundheit, einem raschen Rückgang der Fortpflanzungsfähigkeit und der sich daraus ergebenden Verschiebung der Altersstruktur der Bevölkerung ergeben kann. Mit weniger Geburten pro Jahr wächst die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter eines Landes im Verhältnis zu der jungen, abhängigen Bevölkerung. Mit mehr erwerbstätigen Menschen und weniger Kindern, die unterstützt werden müssen, hat ein Land eine Chance für wirtschaftliches Wachstum, wenn die richtigen sozialen und wirtschaftlichen Investitionen und politischen Maßnahmen in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Regierung und Wirtschaft beschlossen werden. Diese Politik führt dazu, dass in absehbarer Zeit die gesamte gesellschaftliche Last auf die Schultern der wenigen, dann erwachsen gewordenen Kinder verlagert wird, was die Gesellschaft insgesamt lähmt. Beworben wird das den ärmeren Ländern gegenüber als eine Befreiung der Frauen, die endlich selbst entscheiden könnten, ob sie Kinder wollen und wenn ja, wie viele. Außerdem würde bei weniger Kindern ein größerer Anteil überleben und könne dann auch besser ausgebildet werden. Weiterhin gäbe es zukünftig größere Chancen auf einen Arbeitsplatz, da es bei einer zahlenmäßig geringer werdenden Bevölkerung auch weniger Konkurrenz um Jobs gäbe. Um all das zu erreichen, sei es nötig, Schwangerschaftsverhütungsmittel leicht erreichbar zur Verfügung zu stellen. Erst so könne die demografische Dividende zur Auszahlung kommen, wie in einem Werbepapier der Weltbank erklärt wird. Was bei dieser Argumentation unter den Tisch fällt, sind diejenigen strukturellen Armutsursachen, die in der internationalen Wirtschaftsordnung gründen. Denn daran soll sich laut den wohlklingenden Programmen nichts ändern. Stattdessen wird der Eindruck erweckt, die Ordnung und die Regeln der Weltwirtschaft seien an sich fair. Arme Staaten müssten bloß ihre Chancen klug nutzen und dafür sorgen, dass sich die eigenen Bürger nicht unnötig fortpflanzen. Dann könne sich auch wachsender Wohlstand einstellen. Die Soziologin Shalini Randhiera sieht das kritisch. Mich stört die westliche Doppelmoral. Wenn eine Frau aus Kamerun mehrere Kinder zur Welt bringt, trägt sie angeblich zur globalen Überbevölkerung bei. Wenn der Schweizer aber zwei Autos kauft, kurbelt er das Wirtschaftswachstum an. Man kann die Frage der vermeintlichen Überbevölkerung nicht vom Ressourcenverbrauch trennen. Die Einwohner der Stadt New York verbrauchen an einem Tag mehr Energie als der gesamte afrikanische Kontinent. Wenn einem der Umweltschutz tatsächlich am Herzen liegt, muss man den Ressourcenverbrauch der Industrieländer vermindern, statt sich über die Familiengröße fremder Frauen in fernen Ländern Gedanken zu machen. Überzählig sind immer die anderen. Die Armen, die Ausländer, die Angehörigen anderer Religionsgemeinschaften. Es geht nie nur um die Zahlen, sondern stets um die Frage, wer sich vermehren darf und wer nicht. Ausgeblendet werden auch die seit vielen Jahren bekannten Erkenntnisse von Wirtschaftswissenschaftlern und Fachleuten wie Joseph Stiglitz, Naomi Klein, Jean Ziegler, John Pilger oder Michel Chossudovsky, denen zufolge das von den westlichen Staaten vorangetriebene globale Wirtschaftsmodell neokoloniale Strukturen der Abhängigkeit schafft, aus denen arme Länder sich nicht allein befreien können. Ist die Sorge um das Wohlergehen armer Menschen also wirklich das Hauptmotiv für die westlichen Programme zur Bevölkerungskontrolle? Wie sich zeigt, haben die Programme zur Bevölkerungsreduktion eine lange Vorgeschichte, in der Tarnung und Täuschung eine wichtige Rolle spielen. Die heute populäre Idee, das Bevölkerungswachstum in armen Ländern als Hauptproblem der Menschheit anzusehen und dabei die Rolle der Wirtschaftsordnung und ihrer Lenker bei der Entstehung dieser Armut auszublenden, wurde, wenig überraschend, vor allem von den Reichen und Mächtigen propagiert. Großen Einfluss hatte der Milliardär John D. Rockefeller. Von 1906 bis 1978 Enkel des einst reichsten Mannes der Welt und großer Bruder des späteren US-Vizepräsidenten Nelson Rockefeller sowie des Bankers David Rockefeller, eines Förderers und Vertrauten von Henry Kissinger. John D. Rockefeller gründete 1952 den Population Council, eine Lobbyorganisation für Bevölkerungskontrolle, die heute unter anderem langfristig wirkende Verhütungsmittel wie Kupferspiralen, Hormonspiralen und Hormonimplantate entwickelt, herstellt und in armen Ländern vertreibt. Nach eigener Aussage nutzen derzeit 170 Millionen Frauen Verhütungsmittel, die von der Organisation entwickelt wurden. 1967 gelang es Rockefeller nach langwieriger Lobbyarbeit, einen Aufruf von 30 Staatschefs zu organisieren, darunter dem US-Präsidenten, wonach das Bevölkerungsproblem von den Regierungen als Hauptelement der langfristigen Planung erkannt werden muss. Ziel der Familienplanung sei die Bereicherung des menschlichen Lebens, indem Menschen dazu befähigt würden, ihre individuelle Würde zu erreichen und ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Auch die Weltbank war mit im Boot. 1968 wurde Robert McNamara zu deren Chef ernannt. Dieser hatte im Zweiten Weltkrieg als leitender Mitarbeiter des Statistikbüros der Air Force die Effizienz der Bombardierung japanischer Städte erhöht und in den 1960er Jahren als US-Verteidigungsminister die Bombardierung Vietnams organisiert. Bei der Weltbank startete er anschließend Kreditprogramme für arme Länder, die an Maßnahmen zur Bevölkerungsreduktion bzw. Familienplanung geknüpft waren. McNamara ernannte Ende der 1970er Jahre John Robert Evans, einem späteren Vorsitzenden der Rockefeller Foundation, zum Chef einer neu geschaffenen Weltbankabteilung für Bevölkerung und Gesundheit, die diese Ziele weiter vorantrieb. In jüngster Zeit von 2013 bis 2019 wurde diese Abteilung von dessen Sohn Timothy Grant Evans geleitet, dem erwähnten Mitspieler von Event 201. Die maßgeblich von den USA gesteuerte Weltbank galt lange als Hauptsponsor für Pläne zur Bevölkerungskontrolle. Zu den Motiven finden sich Anhaltspunkte in einem Beschluss des Nationalen Sicherheitsrates aus dem Jahr 1974, verfasst unter der Leitung des damaligen US-Außenministers und gleichzeitigen nationalen Sicherheitsberaters Henry Kissinger. Das Papier war lange geheim und wurde erst 15 Jahre nach seiner Formulierung öffentlich. Unter der Überschrift »Auswirkungen des weltweiten Bevölkerungswachstums auf die Sicherheit der USA und ihre überseeischen Interessen« wird dort darauf eingegangen, warum viele junge Menschen in armen Ländern ein Problem seien. Die jungen Menschen, die in vielen unterentwickelten Ländern in weitaus höheren Anteilen leben, sind eher instabil, anfälliger für Extremismus, Entfremdung und Gewalt als eine ältere Bevölkerung. Diese jungen Menschen lassen sich leichter überzeugen, die Institutionen der Regierung anzugreifen oder das Eigentum des Establishments, der Imperialisten, der multinationalen Konzerne oder anderer, oft ausländischer Einflüsse, die für die eigenen Schwierigkeiten verantwortlich gemacht werden. Die Spannungen mit den Habenichtsen werden wahrscheinlich zunehmen. Die Idee lautete schlicht, weniger rebellische Jugendliche leisten weniger Widerstand und allgemein weniger Menschen in armen, Rohstoffe liefernden Ländern führen zu weniger Konkurrenz um eben diese Rohstoffe. Man könnte zusammenfassen, auszubeutende Länder lassen sich leichter kontrollieren, wenn dort weniger Menschen leben. Vor allem weniger junge Menschen mit überschüssiger Kraft und Energie. Da diese Motivlage recht durchsichtig war, wurden erhebliche Anstrengungen unternommen, sie zu verschleiern. In einem weiteren Beschluss des Nationalen Sicherheitsrates der USA von 1976 hieß es, bei unterentwickelten Ländern, die keine Bevölkerungsprogramme verfolgen, müssen unsere Bemühungen besonders fein auf ihre besonderen Empfindlichkeiten und Einstellungen abgestimmt werden. In erster Linie sollten wir den Begriff Geburtenkontrolle vermeiden und stattdessen von Familienplanung oder verantwortungsbewusster Elternschaft sprechen, mit einer Betonung auf der Gesundheit von Kind und Mutter sowie dem Wohlergehen von Familie und Gemeinschaft. Wir sollten die weltweiten Bemühungen um die Verbesserung der Stellung der Frauen und ihre aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben noch stärker unterstützen. Der sich verbessernde Status der Frauen in Teilen Asiens und Lateinamerikas hat offensichtlich wesentlich dazu beigetragen, die Geburtenraten zu senken. Dennoch müssen wir in unseren Ansätzen selektiv sein und zurückhaltend auftreten, damit nicht der Eindruck entsteht, die Bevölkerungsprogramme dienten vorrangig US-Interessen. Deshalb ist es so wichtig, dass die unterentwickelten Länder auf internationalen Konferenzen und daheim in Bevölkerungsfragen eine stärkere Führungsrolle übernehmen. Wir müssen dazu beitragen, dass internationale Organisationen sowie private, freiwilligen Organisationen eine aktive, positive Rolle bei der Unterstützung von Bevölkerungsprogrammen spielen. Dabei machte man rasch Fortschritte. Ende 1976 entstand mit dem Geld der Ford Foundation und der Rockefeller Foundation ein Programm zur Einführung und Anpassung von Empfängnisverhütungstechnologie. Program for the Introduction and Adaptation of Contraceptive Technology. PIACT, mit dem Ziel, Verhütungsmittel an die jeweiligen Kulturkreise armer Länder anzupassen und damit deren Akzeptanz zu erhöhen. Gegründet wurde das Programm in Mexiko, mit einem Vorstand aus Ärzten aus Ägypten, Indien, Kolumbien und anderen Ländern, geleitet aber wurde es aus einer Zentrale im amerikanischen Seattle. Die Organisation benannte sich später in PATH um und wurde über viele Jahre vom Event 201-Mitspieler Christopher Elias geleitet, bevor dieser 2011 zur Gates Foundation wechselte, wo er weiterhin für Familienplanung zuständig ist. Auch die schon genannte Organisation Family Planning 2020 ist zum großen Teil durch Vertreter der jeweiligen Zielländer getragen, wird aber, wie schon erwähnt, von Elias, dem Manager der Gates Foundation, von Washington aus geleitet. Auf den ersten Blick wirkt alles selbstbestimmt, transparent und unterstützenswert. Hinter den Kulissen sieht es anders aus. Die WHO hatte schon in den 1970er Jahren damit begonnen, einen Impfstoff zu entwickeln, der Schwangerschaften für längere Zeit verhindert. In den 1990er Jahren wurden in Mexiko, Nicaragua und den Philippinen Vorwürfe erhoben, ein solcher Impfstoff sei im Rahmen von WHO-Programmen unter der Tarnung einer Tetanusimpfung vielen Frauen ohne ihr Wissen verabreicht worden. Die gleichen Vorwürfe tauchten 2014 erneut in Kenia auf und konnten dort auch belegt werden. Das Wirken der großen, oft privaten internationalen Organisationen, die sich für eine Reduzierung der Bevölkerung in ausgewählten Ländern einsetzen, verdient sicherlich eine kritische Beobachtung. Dies auch deshalb, da das Thema im Zuge der technologischen Entwicklung komplexer und brisanter geworden ist. Bei Maßnahmen zur Bevölkerungskontrolle geht es heute nicht mehr nur um die Kontrolle der Zahl der Geburten, sondern zunehmend auch um die Registrierung und Überwachung der biologischen Merkmale und Aktivitäten von Bevölkerungen. Schon seit vielen Jahren werden Programme zur Etablierung einer digitalen ID zur eindeutigen Identifizierung aller Menschen vorangetrieben. Timothy Grant Evans, der Event 201-Mitspieler und Ex-WHO-Manager, gab 2013, zu Beginn seiner Leitungstätigkeit bei der Weltbank anlässlich einer Rede auf einer Konferenz zum 100. Jubiläum der Rockefeller Foundation, einen persönlichen Ausblick auf die Zukunft. In Bangladesch eröffnen sich Möglichkeiten für eine lebenslang geführte tragbare elektronische Gesundheitsdokumentation, Electronic Health Record, auf der Grundlage individueller biometrischer Identifikatoren, die bei der Geburt zugewiesen werden, als Teil eines universellen Gesundheitsinformationssystems. Wenn dies in Bangladesch möglich ist, warum dann nicht auch weltweit? Warum kann nicht jedem Neugeborenen eine globale Gesundheitsidentifikationsnummer zugewiesen werden? Das Wissen darüber, was Gesundheit ausmacht, ist exponentiell gewachsen und erstreckt sich vom biophysikalischen Bereich einschließlich der Gene und Proteine bis hin zum kognitiven und Verhaltensbereich, zur Sozialstruktur und Umwelt. Und so wie der Rockefeller-Mitarbeiter Warren Weaver die Entstehung der Molekularbiologie im 20. Jahrhundert beschleunigte, liegt heute eine ähnliche Gelegenheit vor uns, die molekulare Epidemiologie mit der Bevölkerungsdemografie und der globalen Wirtschaft zu verbinden und eine neue, hybride Disziplin mit dem Titel Epidemiologie, Epidemiomics zu schaffen. Die Epidemiologie könnte durch transnationale Forschung auf mehreren Ebenen, bei der die globale Stichprobe faszinierende 10 Milliarden Individuen umfasst, grundlegende Erkenntnisse über die Vielfalt und die Wechselwirkungen von Gesundheitsfaktoren gewinnen. Evans Neuschöpfung Epidemonomics, die das Wort Demon enthält, beschreibt eine Entwicklung, die aktuell bereits praktisch vollzogen wird. In Bangladesch läuft seit 2019 ein entsprechender landesweiter Modellversuch. Dabei werden biometrische Daten wie der Fingerabdruck eines jeden Bürgers digital erfasst und verknüpft mit weiteren persönlichen Angaben wie dem Impfstatus. Bis Anfang 2020 wurden in Bangladesch so über 100 Millionen digitale Identitäten angelegt, wie der zuständige Minister des Landes in einem Bericht für das World Economic Forum stolz erläuterte. Die Initiative, die diese Einführung einer global lesbaren digitalen Identität vorantreibt, tritt unter dem Namen ID 2020 auf und wird finanziert unter anderem von der Rockefeller Foundation, Microsoft, der Unternehmensberatung Accenture sowie der Impfallianz Gavi, einer von der Gates Foundation lancierten Partnerschaft aus Pharmakonzernen, Regierungen, der Weltbank und der WHO, mit dem Ziel, allen Menschen Zugang zu Impfungen zu verschaffen. Flächendeckende Impfungen sind im Rahmen von ID 2020 als Hebel gedacht, um das Konzept der digitalen Identität flächendeckend zu etablieren. Wie ein wohlwollender Pressebericht vom September 2019 erklärt, wird dieser Plan weltweit umgesetzt, was langfristig geplant ist, ergeben sich daraus weitreichende Möglichkeiten einer zentralen Kontrolle aller so erfassten Menschen. Der Autor Norbert Hering erläutert, durch ID 2020 soll es zur Norm werden, dass Identität teilweise oder ganz von den nationalen Regierungen unabhängig wird. Dadurch werden die Weltbürger teilweise von den Regierungen emanzipiert, außer von einer, der US-Regierung. Von dieser Regierung, die den Standpunkt vertritt und auch durchsetzt, sie könne Gesetze erlassen, an die sich weltweit alle zu halten haben, werden sie maximal abhängig. Denn ihre Daten liegen dann in aller Regel auf Servern von US-Unternehmen, insbesondere den beiden führenden Cloud-Diensten von Amazon und Microsoft. Die technischen Standards wurden von diesen und anderen US-Unternehmen bestimmt und die zentral verwalteten Zugänge zu diesen Identitätsdaten werden von diesen US-Unternehmen kontrolliert. Nichts wird die US-Regierung davon abhalten können, Microsoft oder Amazon oder einem der US-Unternehmen, die die Blockchain-Architektur des Programms bestimmen, den Befehl zu geben, die Daten von Individuen oder Unternehmen auszulesen oder zu blockieren oder so zu manipulieren, dass die Betroffenen handlungsunfähig werden. Selbst wenn sie es wollten, werden die Regierungen der Heimatländer den Betroffenen nicht helfen können. Sie stehen dann effektiv unter der hoheitlichen Gewalt der US-Regierung, ohne irgendwelche US-Bürgerrechte zu haben. Denn, dass es die US-Regierung sein wird, die die Fäden in der Hand halten wird, darüber braucht man sich keine Illusionen zu machen. China, Russland und ein paar andere Länder werden sich dem zwar widersetzen, sodass es zu einer Aufteilung der Hoheitsgewalt über die Weltbürger kommen wird. Europa jedoch macht fleißig mit, andere Industrieländer in der US-Einflusssphäre ebenfalls und die von Finanzhilfen der Weltbank, des IWF und der Gates-Stiftung abhängigen Entwicklungsländer sowieso. Wenn das Bargeld einmal abgeschafft ist, wie es die in Washington ansässige Better Than Cash Alliance, US-Regierung, Gates-Stiftung, Mastercard, Visa, Citi ebenfalls unter Instrumentalisierung der UN betreibt, ist die Überwachung und Kontrolle der Menschen und Unternehmen fast vollkommen. Egal ob im Einflussbereich der USA oder in dem von China, das in dieser Hinsicht sogar schon weiter ist. Denn digitales Bezahlen ist eines der Hauptanwendungsgebiete der digitalen Identitäten und das Feld, das über deren Nutzung am effektivsten erzwungen werden kann. Population Control ist heute also etwas anderes, vielschichtigeres und totalitäreres als vor 50 Jahren. Die Maßnahmen betreffen zunehmend die ganze Welt. Entscheidend ist, dass all diese globalen Trends durch die Corona-Krise massiv beschleunigt werden. Das Virus und die weltweite Angst davor bieten einen willkommenen Anlass zur Umsetzung solcher Pläne im großen Stil. Wie aber konnte das geschehen? Wie startete die Krise ganz konkret? Und warum überhaupt macht eine zunächst überschaubare Epidemie in einer bis dahin weitgehend unbekannten chinesischen Stadt so schnell weltweite Schlagzeilen?